Salihin, die Erklärung von Riyad al-Salihin, Kapitel, das erste Buch, Kapitel 26. Verbot von Zulm. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum. Und wir machen weiter, bizni ta'ala, mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir waren bei Kapitel 26, Verbot von Ungerechtigkeit oder Unrecht. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي ابن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيبا من أراك وإن قضيبا من أراك سبحان الله يا أخوة الذي يأخذ حق المسلم ولو كان شيئا يسيرا ولو كان عودا من أراك يعني السواك لو أخذ من حق المسلم ولو مثل السواك وهذا فقط تمثيل تمثيل على صغر الشيء يعني سواك ما له قيمة كبيرة ولكن من أخذ حق مسلم وأكل حقه فهذا له النار وحرم عليه الجنة ما من أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أي أوجب عليه النار تخالدا فيها وحرم عليه الجنة ابتداء ما يكون مباشرة في الجنة إنما يدخل النار ومن ثم إن غفر الله له فيدخل الجنة بارك الله فيكم حديث 219 bei mir, bei euch 214 pass auf, jetzt machen wir ein bisschen schneller weil wir die Hadithe schon fast erklärt haben das geht um Zulm das geht um Ungerechtigkeit dass man keine Ungerechtigkeit tun kann und darf أبو أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, demjenigen, der einem Muslim sein Recht genommen hat, hat Allah das Höllenfeuer bestimmt und das Paradies verwehrt. Ein Anwesender fragte, O Gesandter Allahs, gilt dies auch für Kleinigkeiten? Er sagte auch, wenn es nur das Stöckchen eines Buches, Busches wäre oder Stöckchen, das wird Hölzchen, was man Siwak, wenn das auch ein Stöckchen oder ein Stück von Siwak wäre. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, da musste man sich überlegen. Wenn man das Recht von einem Muslim wegnimmt, wenn das nur etwas Kleines ist, was nicht so viel Wert hat, das ist ein Stück von Siwak, ein Stück von diesem Wurzel. Wenn man so Kleines von einem anderen zu Unrecht nimmt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person in die Hölle bringen und nicht ins Paradies. Was bedeutet hier? Der muss in die Hölle und das Paradies ist ihm verwehrt. Das heißt, der geht erstmal in die Hölle und nicht ins Paradies, aber das heißt nicht, dass er ewig in der Hölle bleibt. Sollte man diese Art verstehen. Denn Allah sagt, Haramun alayhi al-Jannah. Das bedeutet, und das ist ein Muslim. Das heißt, er geht nicht direkt ins Paradies. Er geht erstmal in die Hölle und dann später, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeiht, dann geht er ins Paradies. Das geht nochmal darum, dass man kein Unrecht tun darf. وعن عدي ابن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال ومالك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم. أي أنه إذا استعمل أحد على عمل فإنه ما يجوز له أن يأخذ شيء حتى ولو كان شيء قليل لنفسه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه رآه في النار لأنه ماذا فعل؟ لأنه غل عباءة يعني سرق من الغنيمة. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي أو ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. لا يقال فلان شهيد وفلان شهيد، الإنسان ما يعلم إذا كان شهيد أو لا، فيقول الإنسان نحسبه من الشهداء. أما هذا الذي نسمعه اليوم استشهد فلان وسقط الشهداء، هذا أصلا ما ينبغي، لأنه نحن لا نعلم يا أخوة هذا كان شهيد أم لا، ولا نعلم نية هذا الإنسان، فنسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. دراي حديث التزامن نيم ديا ونزرع عدي ابن عميرة erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, euch eine Aufgabe übertragen und diese eine Nadel oder etwas noch Geringeres vor uns verbirgt, so läuft dies auf Unterschlagung hinaus. Und der Mensch wird am Tage des Gerichtes ein solches Ding herstellen müssen. Hierbei stand ein Dunkelhäutiger von den Leuten der Medina, an den ich mich erinnere, als sehe ich ihn jetzt vor mir. Ich stand auf und sagte, O Gesandte Allah, erleichtere mir die Aufgabe, die mir gegeben wurde. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Was meinst du? Der Mann sagte: Ich habe dich gerade dieses und jenes sagen hören. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: Ich sage nochmals, wenn wir einem von euch eine Aufgabe übertragen, dann muss er für seine Arbeit voll Rechenschaft ablegen, im Großen wie im Kleinen. Was ihm erlaubt worden ist, mag er behalten, und was ihm verboten ist, soll er meiden. Das ist bei Muslim. Das bedeutet, diese Überlieferung ist auch nochmal klar. Das heißt, du bist beauftragt worden, etwas zu tun für den Imam. Dann musst du alles richtig machen und du darfst nicht verbergen. Das geht hier mit den anderen Hadithen, die wir schon gehabt haben. Der Prophet sagte: Wenn ich jemanden beauftrage oder benenne, etwas für mich zu machen oder als Verwalter schicke, der darf nicht zurückkommen und sagen: Ja, das hat man mir gegeben und das gehört dir. Man darf nicht. Der Prophet sagte: Wenn er bei seinen Eltern bleibt, werden die Leute ihm was geben? Natürlich nicht. Deshalb hier, jeder wird am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen für das, was er verborgen hat, wenn das auch ein Nadel ist. Das ist sehr schwer. Umar, radhiyallahu anhu, erzählte: Während der Schlacht von Khaybar kamen einige Gefährten des Propheten und sagten: Der und der ist Märtyrer oder Schahid geworden. Und der ist Schahid geworden. Bis sie zu einem kamen und sie sagten: Der ist auch Schahid geworden. Der Prophet sagte: Gewiss habe ich ihn im Höllenfeuer gesehen, wegen eines Umhangs, den er unterschlagen hat, so Gewand. Er hat ein Gewand oder Umhang unterschlagen und deshalb geht er, der hat es geklaut, von der Beute, und deshalb der geht in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, diese Person hat sein Leben geopfert und trotzdem geht er in die Hölle, weil er etwas unterschlagen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Qatada Al-Harith ibn Rab'i erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einer Ansprache sagte, dass der Dschihad auf dem Weg Allahs und der Iman die höchsten Arten von Tugend seien. Stand ein Mann auf und sagte: O Gesandte Allahs, meinst du, dass meine ganzen Sünden gesühnt werden, das wird gelöscht werden, wenn ich im Kampf um Allahs Willen getötet werden sollte? Er antwortete: Ja, wenn du getötet werden solltest um Allahs Willen, wobei du gewissenhaft vorwärts marschierst, entschlossen kämpfst und die Belohnung Allahs allein erwartest, ohne zu fliehen. Dann fragte der Gesandte Allahs: Was hattest du gemeint? Der Mann sagte erneut: Meinst du, dass meine ganzen Sünden gesühnt werden, wenn ich im Kampf um Allahs Willen getötet werden sollte? Er antwortete: Ja, wenn du getötet werden solltest um Allahs Willen, wobei du gewissenhaft vorwärts marschierst, entschlossen kämpfst und die Belohnung Allahs allein erwartest, ohne zu fliehen. Außer wenn du Schulden hast, hiervon hat mich Jibril alayhi salam in Kenntnis gesetzt. Das wird, wenn man als Shahid auch fällt, dann bleibt das Recht von den anderen bei ihm. Das wird nicht so einfach gelöscht, weil das Recht von den anderen ist. Und deshalb, Barakallahu fikum, das geht hier darum, dass man keine Ungerechtigkeiten tun darf und erlauben darf. Und wenn man das macht, dann wird man zur Rechenschaft am letzten Tag gezogen. Und jetzt kommt das Hadith, was sehr gefährlich für uns ist. Nochmal, Barakallahu fikum, man darf nicht sagen, der ist Shahid und der ist Shahid. Weil wir nicht wissen, ob eine Person Shahid ist oder nicht. Das weiß nur Allah. Aber heutzutage hören wir jeden, ja, hier den sagt man Shahid, Shahid, Shahid. Man sagt Nahsabuhu, Inshallah, oder Inshallah ist er Shahid. Möge Allah ihn zu Shahid machen. Aber da kann man nicht so eine Bezeichnung geben, der Shahid. Wie heute das bei manchen Leuten gemacht. وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني هنا فسر الإفلاس النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإفلاس بإفلاس الحسنات. أن الإنسان ما عنده حسنة تسره النبي صلى الله عليه وسلم بإفلاس المال. كلام الصحابة صحيح، المفلس المعدوم الذي ما عنده مال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإفلاس في هذا الحديث بذلك الذي يظلم الآخرين، يظلم الآخرين وقد أتى بأعمال خير، ولكن يوم القيامة لعدل الله سبحانه وتعالى ولعدوان هذا الرجل فإنه يؤخذ من حسناته. فإذا ما بقي عنده حسنات يأخذ من سيئاتهم، ف ما يبقى عنده شيء إلا السيئات، فيطرح في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ودي بارك الله فيكم، فهذا الحديث خطير خطير. بارك الله فيكم. حديث 223 bei mir, bei euch 218, Abu Huraira radhiyallahu alayhi überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten einst fragte: Wisst ihr, wer wirklich völlig mittellos ist, bankrott, pleite, Insolvenz ist? Sie antworteten: Derjenige, der weder Geld noch Besitz hat. Daraufhin sagte er: Der Muflis, der Bankrott, insolvent, völlig mittellos ist. In meiner Gemeinschaft ist derjenige, der am Tage des Gerichtes mit einer guten Anzahl von Gebeten, Fasten und Zakat erscheinen wird. Doch hatte auch jemanden misshandelt, jemanden verunglimpft, die Waren einer anderen Person unterschlagen, jemanden getötet oder eine andere Person geschlagen, dann wird dem einen ein Teil seiner guten Taten gegeben, anderen ein Teil seiner guten Taten gegeben, und wenn seine guten Taten vergeben sind, bevor er Rechenschaft abgelegt hat, dann werden Sünden der anderen ungerecht Behandelten auf ihn übertragen. Und er wird ins Höllenfeuer geworfen werden. Also sehr gefährlich, nur aufpassen. Da muss man aufpassen. Man hat gebetet, man hat gefastet, man hat Zakat gegeben. Von dieser Seite war man gut. Aber von der anderen Seite, man hat schlechte Taten begangen, im Recht von den anderen. Da hat man Unrecht getan. Jemanden verunglimpfen, jemanden getötet, jemanden und so was, Sünden gegenüber anderen Leute. Am letzten Tag Allahs gerecht, der muss doch den Leuten ihre Rechte zurückgeben. Zurückgeben am letzten Tag bedeutet nicht, dass die Leute von ihm nehmen, klauen oder ihn schlagen oder verletzen. Nein. er wird von seinen Hasanat geben. Er wird ihnen geben. So viel hast du gemacht mit einer Person, so viel Hasanat gibst du ihm. Am Ende hat er kein Hasanat mehr. Aber der hat noch schlechte Taten begangen gegenüber anderen. Dann wird er von ihren schlechten Taten leben, was sie schlecht gemacht haben. Und dann hat er nichts mehr, außer, wal'iyadu billah, dass er in die Hölle geworfen wird. Und das ist der Person, der bankrott wird. Das bedeutet, da muss man sich überlegen, in diesem Leben, wo liege ich und auf welcher Seite bin ich. Deshalb immer, wenn du ungerecht behandelt wirst, ist besser für dich, als dass du die anderen ungerecht behandelst. Lieber Mazlum als Zalim. Lieber ungerecht behandelt werden, als ungerecht zu handeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. An Ummi Salama رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بغير بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث عند البخاري ومسلم. ألحن أي أعلن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه بشر. بشر أي ليس إلها يعبد ولا ربا ينفع ويضر، بل إنه بشر مثل البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ليس من الملائكة وليس من غيرهم، إنما هو بشر يأكل ويشرب وينام ويستيقظ ويعلم وينسى وأمور لا يعلمها، وهو مثل كل الناس، وإنما اصطفاه الله ليكون آخر الأنبياء والمرسلين، وليكون صلى الله عليه وسلم الشفيع يوم القيامة. فهو بشر مثلنا من ناحية اللحم والطعام، من ناحية الدم واللحم والجسم والأمور التي يقوم بها الإنسان، ولكن من ناحية أخرى هو رسول، وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليه اثنان يختصمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الاثنين، فيقضي بنحو ما يسمع، يعني يقضي بنحو ما يسمع ويفهم. فإذا كان أحد المتخاصمين أبلغ حجة من الآخر وقضى له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكل حق أخيه، فهذا يقطع له قطعة من النار والعياذ بالله. فهذا تحذير شديد بأن يأكل الإنسان حق أخيه، أو أنه والعياذ بالله بحجته يكون أعلام فيقضى له على وجه غير الحق. وفيه كذلك أن الحاكم أو القاضي عليه أن يتثبت وأن يعني لا يحكم مباشرة، وإنما عليه أن يبحث وأن يفكر وأن يسأل وأن يستخير وثم يحكم. وفيه أن الحكم حكم القاضي هو على حسب الظاهر، إلا إذا كان في شهود فهذا يختلف. الله تعالى على أعلم. بارك الله فيكم. حديث 224 bei mir, 19 bei, 219 bei euch. Salama, Radwallah alayha, überlieferte, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich bin nur ein Mensch. Eure Streitereien kommen zu Entscheidung zu mir. Es ist gut möglich, dass einer von euch besser argumentieren kann als der andere und ich den Fall zu seinen Günsten entscheide. Doch wenn ich zugunsten einer Person entscheide, die nicht im Recht ist, spreche ich ihr nur ein Stück vom Höllenfeuer zu. Das heißt bei Bukhari Muslim. Das heißt, der Prophet Muhammad Sallam ist Mensch. Ist ein Mensch. Er isst und trinkt. Er schläft und wird krank. Er vergisst und wird auch müde. Sallallahu alaihi wasallam. Er wird krank. Er ist kein Gott und kein Engel. Er ist nicht fehlerfrei im Leben. Und er ist, sallallahu alaihi wasallam, er kennt nicht das Verborgene. Er sagt, ich bin auch Mensch wie ihr. Aber was ist die Besonderheit des Propheten? Dass er Prophet und Gesandter Allahs ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gesandt, damit er die Botschaft ist und damit er am letzten Tag die Fürsprache leistet mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet selber kann für sich selbst nicht am letzten Tag, weil die Entscheidung in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Der Prophet selber sagt uns, ich bin Mensch wie ihr. Alhamdulillah. Ich bin ein Mensch. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Qul, sprich, ich bin nur ein Mensch. Aber ist Prophet Gesandter Allahs. Zwei Leute haben ein Problem, die kommen zu mir. Und einer kann besser argumentieren. Vielleicht diese Person lügt und diese Person betrügt, aber der kann besser reden, argumentieren. Und die andere Person nicht. Die Person, die besser argumentieren kann, ist im Unrecht. Und die Person, die nicht viel argumentieren kann, ist im Recht. Der Prophet nimmt, was er hört. Und dann gibt er Urteil. Wenn aber der Prophet sallam, demjenigen das Recht gibt, der Unrecht getan hat, dann wird diese Person am letzten Tag ein Stück von der Hölle bekommen. Der geht in die Hölle. Das beweist, dass der Prophet das Verborgene nicht kennt. Und er kann nicht wissen, was die Leute im Herzen haben. Und er nimmt die Leute auch wie alle anderen Menschen. Wenn Zeugen da sind, angenommen eine Person holt zwei Zeugen, die, weil er falsch bezeugen, die falsch bezeugen. Er holt zwei, drei. Und er argumentiert besser, der Prophet gibt ihm recht. Aber diese Person sollte nicht froh sein, wenn er, weil er gelogen hat. Weil diese Person dann ein Stück von der Hölle bekommt, für Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Da muss man aufpassen, wenn man richten muss, dann muss man sich vergewissern, und da muss man aufpassen, da muss man sich anstrengen, da muss man sich anstrengen, dass man kein, da muss man sich anstrengen, dass man kein Unrecht tut, wal'iyadu billah. Und das ist schöne Überlieferung. Und das ist ein sehr gutes Argument übrigens. Gegen diese Leute, die behaupten, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sozusagen wie, oder göttliche Eigenschaften hat. Oder der Prophet hätte das Verborgene. wissen. Und das darf man nicht, barakallahu fik, glauben und denken. Das ist ein Beweis gegen diese Leute. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. سبحان الله. يعني المؤمن, الحديث عند البخاري, المؤمن في سعة من دينه ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا, ما لم يقتل ويرق دما حراما, حرمه الله سبحانه وتعالى, فإن أصاب دما حراما يضيق عليه دينه, أي صدره يضيق به حتى يخرج منه العياذ بالله. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صلى الله عليه وسلم له جهنم خالدا فيها يمكث فيها طويلا, غضب الله عليه لعنه الله وله عذاب عظيم. لذلك إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب, القتل بغير وجه الحق, حتى أن بعض أهل العلم يقولون أن الذي يقتل متعمدا فهذا ما له توبة, وعليه ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق أولياء المقتول. ولكن الصحيح أنه إن تاب, تاب الله عليه, ولكن يوم القيامة إن شاء الله غفر له لأنه في عليه حق, في عليه دم المقتول, فهذا عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من رد المظالم إلى أهلها. صلى الله السلام والعافية. ابن عمر رضوان الله عليه berichtet, dass der Gesandte Allah sagte: Ein Mu'min befindet sich im Rahmen seiner Religion, solange er kein verbotenes Blut vergossen hat. Dass der hat noch Möglichkeit in der Religion. Der hat noch weite Möglichkeiten in der Religion, solange er nicht verbotenes Blut vergossen hat. Was bedeutet das? Allah hat uns verboten, dass wir Blut vergießen zu Unrecht. Wenn man aber Blut vergießt zu Unrecht, wenn jemand tötet, dann hat man engen Spielraum in der Religion. Und das beweist, dass die Ungerechtigkeit hier sehr groß ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Nisa, die Ayat 93, derjenige, der einen Mu'min absichtlich tötet, diese Person, seine Strafe, Allah ist, er erweckt Zorn Allah subhanahu wa ta'ala, Allah verdammt ihn und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm eine schmerzhafte Strafe verhängen. Wal-Iyadu Billah. Einige Gelehrten sagen, wenn man einen Mu'min absichtlich tötet, dann hat man keine Möglichkeit, Reue zu zeigen. Aber das ist nicht so. Sie haben das gesagt, damit sie natürlich, damit die Leute sich überlegen, weil hier steht, der wird in Jahannam khalidan, ewig. Aber hier ewig bedeutet nicht Ewigkeit, sondern lang wird er in Jahannam sein. Und deshalb sagen die Gelehrten, er muss Reue zeigen. Und die Reue, erstmal bei Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nimmt an. Zweitens, der hat noch zwei Rechte den anderen zurückzugeben. Erstmal dem Getöteten und dann seinen Angehörigen. Angehörigen von dem Verstorbenen, von dem Getöteten. Und er muss ihnen ihre Rechte zurückgeben. Ja, den Verstorbenen aber kann er nicht mehr, weil das Verstorbene, weil die Person getötet worden ist, verstorben ist, dann am letzten Tag entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dieses Recht von einem anderen, dieses Recht von dem anderen bleibt, wenn man auch Reue zeigt und wenn man auch wieder gut macht. Aber am letzten Tag der Getötete, der sagt, oh Allah, dieser Mann hat mich getötet. Ich möchte mein Recht. Allah entscheidet dann am letzten Tag, was mit ihm passiert. Mit dem Hintergebliebenen oder mit den Angehörigen, man kann ihnen hier sozusagen, man kann ihnen Dia geben, sich bei ihnen entschuldigen. Vielleicht nehmen sie das an. Dia bedeutet, dass man ihnen Schmerzgeld oder Schadenersatz gibt. Aber das ist sehr gefährlich. Deshalb sollte man aufpassen. Und subhanallah, ich finde das so komisch. Und so, da kann man das nicht glauben, dass einige Muslime einfach so die anderen töten. Wenn im Islam verboten ist, ein Tier, so einfach zu töten, das ist verboten. Oder ein Baum einfach zu fällen, ist verboten. Denn wie ist das mit Seelen? Oder wo bleibt Verstand und Vernunft von diesen Leuten, dass sie und ihr Blut einfach so vergießen, als ob das ein Spielchen wäre? Ich denke, diese Leute, die haben, das fehlt bei ihnen an Taqwa. Das fehlt bei ihnen an Furcht Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn sie Allah fürchten, dann wird der mal erstmal überlegen, ob sie Blut vergießen. Da sagt man, ja, aber die anderen töten die Muslime. Ja, wenn sie das auch machen, die Muslime, die getötet werden, inshallah, wenn Allah will, werden ins Paradies kommen, sind Gewinner, nicht Verlierer. Aber wenn du das Gleiche machst wie die anderen, die Muslime töten, was ist der Unterschied zwischen dir und ihnen dann? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. La yazalu rajul, la yazalu mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Sallallahu alaihi wa sallam. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها وعنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أي أن هناك من الناس من يتصرف تصرفا طائشا في المال بالإسراف أو بالسرق بالسرقة والغصب أو بالتصرف الغير شرعي فهؤلاء لهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. خولة بنت عامر الأنصارية, die Witwe von Hamza, Radwallah Ali, erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, diejenigen, die die Gelder Allahs oder das Vermögen, was normalerweise Allah gehört, zu Unrecht ausgeben, sind am Tage des Gerichtes für das Höllenfeuer bestimmt. Allah hat dir Vermögen gegeben. Du musst das richtig verwalten. Wenn du aber verschwenderisch bist, wenn du das Geld oder das Vermögen von den anderen klaust oder raubst, oder du nimmst das und du verwaltest das nicht nach den richtigen Methoden in der Religion, dann, wal'iyadu billah, hast du dich Höllenfeuer begeben. Das heißt, wenn man Vermögen von Allah bekommt, dann sollte man das richtig verwalten. Nicht, dass man dieses Vermögen verschwendet oder, wal'iyadu billah, das Vermögen durch Kriminalität und kriminelle Akten bekommen, sondern man muss Allah fürchten. Und immerhin, dieser Kapitel, was wir haben, heißt, dass man keine Ungerechtigkeit begehen darf. Und man merkt, man begeht Ungerechtigkeit, wenn man Allah nicht fürchtet. Wenn man an Allah nicht denkt, und wenn man vergisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht und weiß, was wir hier tun. Wenn man dies erreicht, dass man nicht mehr im Herzen verinnerlicht, Allah sieht dich, er wird dich am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen, dann macht man die Sünde. Und wenn man bei sich selber Sünde macht, dann macht man auch bei anderen, dann macht man auch bei anderen Leuten diese Sünde, wal'iyadu billah, indem man, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, indem man Unrecht tut. Deshalb sollte man Allah fürchten. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Man sollte immer wissen, Allah sieht uns, subhanahu wa ta'ala, und weiß, subhanahu wa ta'ala, was wir tun. Und was wir sagen, und wenn dein Gottesfurcht in deinem Herzen stärker wird, dann wirst du auch weniger Sünden begehen. Aber wenn dein Furcht vor Allah in dein Herzen, weniger wird, dann wirst du, wal'iyadu billah, mehr Sünden begehen. Du musst für dich selber bestimmen und du musst wissen, dass dies von Allah schon geregelt ist und bestimmt ist. Wer Unrecht tut in diesem Leben, wird das am letzten Tag sehen und er wird zur Rechenschaft gezogen. Deshalb lieber kein Unrecht tun, damit man in diesem Leben ruhig lebt und am letzten Tag ins Paradies kommt. Und nochmal, lieber ungerecht behandelt sein, als ungerecht handelnd sein. Wallahu ta'ala ala wa alam, salli lahumma ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallim tasliman kathira, subhanakallahu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بقيت 5:10. Wir sind bei diesem Buch, dann bleibt ein Kapitel, und wenn wir dieses Kapitel zu Ende haben, barakallahu fikum, dann sind wir mit dem ersten Buch zu Ende. Ja. Wir nehmen noch ein paar Minuten, wenn man Fragen hat, dann bitte schön. Danke, Herr Maghrib. 22:07 beten wir. 22:07 beten wir, deshalb es gibt noch ungefähr 10 Minuten oder 13 Minuten bis zum Gebet. Habt ihr Fragen? Bitte schön. Habt ihr nicht, dann kommen wir zu Ende. Beten die Tale. Ich würde im Internet, wenn Sie zum Thema Fragen haben, dann tippen Sie eine 7, damit ich weiß. Tippt eine 7 bitte, wenn ihr zum Thema Fragen habt. kann man gut hören. Man hat keine Fragen zum Thema hier. Sondern ich habe eine Frage im Surah, der Mann, der Mann, der 99 Männer getötet hat und auch hat auch die Möglichkeit, Reue zu zeigen. Ja. Gibt es, wir haben schon gehört, dass einige Gelehrte haben gesagt, dass der Mann, der einen getötet hat oder so, نعم يا أخي بارك الله فيك هذا قول لأهل العلم أنه الذي يعني يقتل متعمدا قالوا لا توبة له ولكن هذا القول غير صحيح غير صحيح ولكن القصد قد يكون قصدهم بهذا أنه حتى لو تاب في الدنيا بقي حق الله سبحانه وتعالى أو حق المقتول عليه حق المقتول لأنه كيف سيتوب من حق المقتول كيف سيتوب من حق المقتول ثم مسألة خالدا فيها قالوا هذا خلود هذا خلود ولكن الصحيح أن الخلود كما قال ابن عباس هو طول المكث يعني يبقى طويلا في جهنم أنه حتى القاتل أو مهما فعل الإنسان فإذا تاب الله عليه فإذا بقيت حقوق الناس عليه إذا استطاع أن يؤديها فهذا تكون توبته نصوحة إذا ما استطاع أن يؤديها فهذا يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم فيه ولكن الصحيح أنه له توبة لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الذي يتوب ويؤمن ويعمل عمل صالح الله سبحانه وتعالى يتوب عليه متابا سبحانه وتعالى ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإنه لا يغفر بارك الله فيكم تبغودا زاكت Du hattest im Unterricht erzählt, dass einige Gelehrten gesagt haben, wenn jemand einen Mu'min absichtlich tötet, dann hat er kein Tauba, hat er keine Möglichkeit, Reue zu zeigen. Aber es gibt doch andere, es gibt klare Beweise. Ja, ich habe gesagt, es gibt einige Gelehrten, die gesagt haben, das heißt nicht, dass ich sage, derjenige, der tötet, der hat Möglichkeit, Reue zu zeigen. Aber ob diese Reue angenommen wird oder nicht, das obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Weil hier noch etwas bleibt. Und zwar, der hat eine Person getötet. Und das Recht dieser Person bleibt. Diese Person ist nicht mehr da. Wie soll er das wieder gut machen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er wird ewig in der Hölle bleiben. Ewig hier, Ibn Abbas sagte, das bedeutet lang. Lang, lange, nicht ewig wie die Kuffar oder die Mushrikin, die werden ewig für die Ewigkeit in der Hölle bleiben. Die werden niemals rauskommen. Das aber richtig ist, wenn wir das annehmen und man kann Reue zeigen, egal was man im Leben gemacht hat. Das wird so lange du am Leben bist, egal was du von schlechten Sünden gemacht hast, kannst du noch Reue zeigen. Stirbst du? Das hängt davon ab. Hast du Schirk, großen Schirk, großen Kuffer? Dann wal iyadu billah, das ist vorbei. Wenn man aber große Sünden begangen hat, dann entscheidet Allah, ob er verzeiht oder ob er bestraft, subhanahu wa ta'ala. Die Entscheidung obliegt Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn kleine Sünden und so, inshallah, Allah, subhanahu wa ta'ala, wird das mit den anderen guten Taten, die du das gemacht hast, löschen. Und am Ende Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das klar in Surat al-Furqan. Der sagt, diejenigen, die kein Schirk begehen, diejenigen, die diejenigen, die keine Seele töten und keinen Sinn begehen. Wenn man das macht, dann wird man Strafe bekommen. Und die Strafe wird vervielfacht am letzten Tag. Und er wird in die Hölle verweilen. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, außer diejenigen, die Reue zeigen, den richtigen Iman verinnerlichen und gute Taten, rechtschaffene Taten begehen. Diese wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Spricht um meine Diener, die übertrieben Sünden gemacht haben, verliert nicht die Hoffnung, dass Allah euch verzeiht oder von Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah verzeiht alle Sünden. Deshalb, man sollte das verstehen, barakallahu fikum. Diese Aussage von den Gelehrten, dass sie gesagt haben, derjenige, der tötet absichtlich, der wird niemals Reue oder der wird niemals verziehen, dass sie meinten bezüglich dem Recht oder bezüglich des Rechtes von dem Getöteten. Wallahu a'lam. Aber, und die haben auch so gemeint, damit die Leute Angst bekommen, damit keiner auf die Idee kommt, eine andere Person zu töten. Allah kann uns bewahren. Schaut mal jetzt in der letzten Zeit, was passierte. Al-Iyadu Billah. In Libanon, ein Dorfbewohner, die haben einen Mann, der verdächtig ist, jemanden getötet zu haben. Sie haben ihn von der Polizei genommen und sie haben ihn, Al-Iyadu Billah, getötet auf der Straße. Das ist barbarisch. Wäre ich Richter, ich werde alle bestrafen. Das glaubt man nicht, was diese Leute gemacht haben. Ich meine, egal, wenn auch diese Person 50 Leute getötet hat, da gibt es Gericht und da gibt es Justiz, aber dass sie, wal-iyadu billah, sowas tun, a'udhu billah, ich meine, Tiere, das ist tierisch, was sie gemacht haben. Tiere machen sowas nicht. Geworfen. Es gibt noch nicht Beweise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, man sollte sich überlegen, wie, schaut mal, der Hass und Zorn, was Hass und Zorn machen können. Wenn man sich aber überlegt, und da sagt man, wenn ich jetzt diese Person etwas mache und Blut vergieße, dann wird Allah mir nicht verzeihen. Dann wird man sozusagen ein bisschen vielleicht Rücksicht bekommen. Aber diese Leute, a'udhu billah. Na, und komischerweise, die fangen an, Allahu Akbar zu sagen. Als ob sie Gutes tun, wal-iyadu billah. Katastrophe. Ja, guck mal, das ist passiert in Lübnan. Yani, qatalu muttahaman. Ar-rajul muttaham. Muttaham. Hatta lo kan qatil. Ma yuqtal bihadhihi al-tariqa al-bashi'a. Tamthil, wal-iyadu billah. Tariqa bashi'a. Nas'al Allah as-salama. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يدل على أنهم هؤلاء لو كان عندهم حس تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى ما كان فعل. ولكن هم يقتلون وثم يقولون الله أكبر. يا لطيف، أعوذ بالله. فأصبحت كلمة الله أكبر تقال حتى في المعصية. نسأل الله العافية والسلامة. نوين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Treffen uns morgen zum Unterricht ab 21 Uhr und wir fangen morgen mit dem Buch der Heirat von Subul Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.